3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Mein Name ist Ann-Sophie und ich freue mich heute, Proletois von den Prolos aus Nürnberg bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Proletois. Ja, hallo. Die Prolos sind eine autonome Gruppe aus Nürnberg und die gibt es schon seit 1980. Das heißt, die Prolos blicken auf eine 44-jährige Geschichte zurück, was schon echt eine Ausnahmeerscheinung ist, würde ich sagen. Genau, und heute geht es um neoliberale Ideologien, also um ideologischen Klassenkampf von oben. Und dazu haben die Prolos auch eine Broschüre veröffentlicht, die ich dann auch noch unter das Video und in die Kommentare packe. Gegen die neoliberalen Ideologien, postmoderne Identitätspolitik als Generalangriff auf die klassenkämpferische Linke. Und es gibt auch noch eine Folgebroschüre, ideologisches Counter, Insurgency und dergleichen Unappetitlichkeiten. Also zu Beginn macht er ja in der erstgenannten Broschüre die Diskussion zwischen Idealismus und dialektischem Materialismus auf. Also er stellt es gegenüber. Und warum ist das denn eine wichtige Debatte und wie positioniert ihr euch in dieser? Ja, also unserer Meinung nach ist es natürlich wichtig, wenn man praktisch Politik macht, dass man das natürlich von einem weltanschaulich vernünftigen Standort aus macht. Ne? Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich einfach ernsthafte Fehler einschleichen aufgrund von falschen Anschauungen. Und es ist natürlich auch von großer Bedeutung, welcher philosophische und politische Hintergrund unser Handeln bestimmt. Und der grundlegende philosophische Hintergrund in dieser Debatte ist eben die Auseinandersetzung zwischen einer materialistischen und einer idealistischen Denkweise. Da ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Idealismus und Materialismus eben die Frage nach dem Verhältnis von Sein zu Bewusstsein. Der Idealismus geht davon aus, dass das Bewusstsein das Primäre ist. Dagegen behauptet der Materialismus, dass sich das Bewusstsein vom Sein ableitet. Viele kennen ja den Satz zum Beispiel von Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein. So einfach ist die Welt aber natürlich nicht und deswegen haben Marx und Engels den dialektischen Materialismus entwickelt. Der betont eben die dialektische Beziehung zwischen dem Sein und dem Bewusstsein und deswegen stellen Marx und Engels auch die Grundbedingungen des Menschen in den Mittelpunkt, also eben die Entwicklung der Produktivkräfte, der Produktivverhältnisse, eben die Klassengesellschaft. Und das revolutionäre Proletariat hat dann natürlich schnell die ideologische Grundlage für ihren Klassenkampf erkannt und dem hatte die herrschende Klasse auf der Ebene erstmal nichts entgegenzusetzen und deswegen haben sie sich eben auch daran gemacht, die kommunistische Idee auch von innen heraus zu zersetzen. Und auch heute sind natürlich weite Teile der Linken von solchen idealistischen Ideen beeinflusst, die wir eben unter diesen Begriff neoliberale Ideologien subsumieren. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen dagegenhalten. Und was versteht ihr unter Neoliberalismus? Naja, der Neoliberalismus, wie der Name eben schon sagt, der leitet sich natürlich vom Liberalismus ab, also der Ideologie des Bürgertums und auch die ideologische Grundlage des Kapitalismus. Der Freiheitsbegriff des Liberalismus beinhaltet zuerst mal natürlich die Freiheit zur individuellen Bereicherung auch auf Kosten anderer, die Freiheit, fremde Arbeitskraft auszunutzen, die Proklamation der gnadenlosen gegenseitigen Konkurrenz und die Forderung nach weitgehenden Fehlen gesellschaftlicher Regularien. Das ist eben das, was der Liberalismus propagiert. Und viele Versatzstücke dieser Ideologien, die ja teilweise auch fortschrittlich sind, die findet man natürlich auch bei der undogmatischen Linken wieder. Sie sind ja auch nicht per se falsch. Ne? Aber es hat natürlich seine Tücken, weil die Konsequenzen dieser vieler Forderungen von den Leuten teilweise nicht konsequent zu Ende gedacht werden. Ne? Nehmen wir doch einfach mal so die Forderung nach Chancengleichheit oder Teilhabe. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Chancengleichheit und Teilhabe. Das klingt ja erstmal gut. Ne? Ist aber nicht so einfach, denn Chancengleichheit existiert ja sowieso nur in den Verhältnissen, die die Ungleichheit zum Ziel haben. Also da im Kapitalismus, die sogenannte Chancengleichheit impliziert ja das Anerkennen dieser gnadenlosen Konkurrenz im kapitalistischen Hauen und Stechen um die besten Plätze. Und die zu Anfangs vielleicht hypothetisch sogar wirklich hergestellte Gleichheit verwandelt sich also unter dem bestehenden Konkurrenzkampf von der ersten Sekunde an schon wieder in Ungleichheit. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Veranstaltung. Unter den derzeitigen Verhältnissen ist also die Forderung nach Chancengleichheit eine komplette Luftnummer. Und der Neoliberalismus gaukelt den Menschen eben unter diesem Banner des Freiheitsbegriffs und der Menschenrechte ein Glücksversprechen vor, das an der kapitalistischen Realität konsequent auch sofort zerschellen muss. Ja, also Freiheit und Menschenrechte sind ja auch durchaus Begriffe, die in der Linken, wie man die mittlerweile auch immer definiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Begriff links, ich weiß auch nicht, aber es sind halt auf jeden Fall Begriffe, die man in diesem Spektrum nutzt. Und was ist denn so falsch an einem individuellen Freiheitsversprechen? Eben, das ist eben die Problematik. Zum ersten Mal müssen wir hier mal schon festlegen, dass das, was die Menschenrechte jetzt angeben, und das erleben wir ja heute mehr denn je, dass sie instrumentalisiert werden, um imperialistische Kriege zu rechtfertigen. Gerade die, die jetzt immer die Menschenrechte im Munde führen, das sind ja die, die die Menschenrechte am meisten mit Füßen treten. Dasselbe gilt für die Freiheitsrechte, die im Kapitalismus in der Regel nur von der herrschenden Klasse vollumfänglich genutzt werden können. Der Linken geht es natürlich auch um Freiheit und Gleichheit, aber sie muss für alle durchgesetzt werden und nicht nur für eine bewaffnete Minderheit. Und die Menschenrechte sind eben unteilbar und müssen für alle gleich gelten. So kurz mal dazu. Und wie gelingt es denn der herrschenden Klasse, also auch große Teile der Linken, für ihre Ideologien zu begeistern? Naja gut, man muss natürlich sagen, dass ein guter Teil dessen, was sich heute alles als links oder liberal bezeichnet, seine Wurzeln natürlich auch im Bürgertum hat und das auch nicht groß hinterfragt, muss man sagen. Das Bürgertum hat es natürlich nie ganz geschafft, so eine einheitliche Weltanschauung zu kreieren, und so wurde der Liberalismus zwar schon die vorherrschende Ideologie des Aufstrebens Bürgertums, aber es ist ja mehr oder weniger so ein Konglomerat aus Vorstellungen, Werten, Gesellschaftslehren geblieben und nicht so eine wirkliche eigenständige Philosophie, muss man sagen. Und dann gibt es ja aber noch den Marxismus. Genau, richtig. Und der hat dann tatsächlich auch das Denken ziemlich revolutioniert, indem er eben die Philosophie vom Kopf auf die Füße gestellt hat, wie das eben die ersten Links-Hegelianer, wie man sie nennt, die haben sich auf Hegel eben auch bezogen in Weiterentwicklung, Marx und Engels eben auch getan haben. Der später nach Marx benannte Marxismus, der wurde auch von unzähligen Menschen, revolutionären Organisationen, Parteien und Staaten auf der ganzen Welt auch schnell zur Grundlage ihres Selbstverständnisses. Denn er wurde vor allem in der Arbeiterklasse als scharfes Schwert gegen die bürgerlichen Ideologien erkannt. Und deswegen war die herrschende Klasse natürlich gezwungen, da Kontrapunkte zu setzen. Und weil sie im Prinzip so ein eigenes ideologisches Produkt nicht hatten, hat sich die erste herrschende Klasse natürlich relativ schnell auf subtilere Methoden verständigt, um eben den umgreifenden Marxismus zu bekämpfen. Und da haben sie nicht zuletzt natürlich auch die internen Widersprüche ihres Gegners genutzt und verstärkt, soweit sie darauf Einfluss nehmen konnten. Und sie hatten ja auch einen Ansatzpunkt, weil viele kleinbürgerliche Intellektuelle und Studenten, die sich natürlich auch zu Linken zählen, letztendlich aus diesem Bürgertum rauskommen. Und gerade was man heute so unter der Postmoderne versteht, das gilt heute natürlich nach wie vor als angesagt in so links angelinksten Lifestyle-Hipstern. Und deswegen haben wir dann auch noch eine extra Broschüre gemacht, eben dieses mit dem ideologischen Counterinsurgency, das nochmal ein bisschen genauer untersucht. Also die packe ich auf jeden Fall auch unten in die Kommentare und lohnt sich auch mega zu lesen, kann ich an der Stelle nur mal empfehlen. Welche Theorien meint ihr denn eigentlich da konkret? Naja, eben all diese ideologischen Nebelkerzen, die da unter dem etwas schwammigen Oberbegriff Postmoderne firmieren. Dazu gehört zum einen mal die kritische Theorie, der Konstruktivismus bzw. Dekonstruktivismus und natürlich auch das, was heute in die Identitäts- oder in die Queer-Ideologie mit einfließen. All diese Theorien und Protagonisten, die sind ja angetreten, linke Ideen bzw. den Marxismus zu erneuern. Also erstmal nicht verkehrt. Jedoch haben sie das oftmals ins komplette Gegenteil verwandelt. Da denkt man und sind teilweise offen reaktionär, wenn man jetzt einfach mal an diese Antideutschen denkt. Ne? Das Konzept ist da immer dasselbe. So ein genuiner linker Inhalt wie Gleichheit, Freiheit oder Menschenrechte, haben wir ja gerade schon gehabt, werden dann mit Versatzstücken bürgerlicher Ideologien wie Relativismus, Skeptizismus oder Subjektivismus angereichert und produzieren so einen Haufen Verwirrung und Spaltung. Und da ist eben die Identitätspolitik oder auch die Queer-Ideologie eben auch ganz gute Beispiele. Es hat natürlich kein wirklich Linker was dagegen, dass Menschen sich frei entwickeln können und ihr Leben bestimmen, wie sie es für richtig halten. Das ist natürlich auch ein positiver Grundsatz der Aufklärung, dass jeder Mensch nach seiner Fassung glücklich werden soll. Alle sollen natürlich ihre individuellen Bedürfnisse und ihre Orientierungen ausleben können, aber das impliziert natürlich auch ihre sexuelle Disposition. Diese Haltung erklärt sich ja schon allein aus dem Universalismus raus, der davon ausgeht, dass alle Menschen trotz ihrer individuellen Unterschiede dieselben Menschenrechte haben. Auch das Recht auf freie Entfaltung, mit der Einschränkung natürlich, dass sie die Freiheit von anderen nicht gefährden. So wie es eben schon bei Kant steht. Ne? Die Identitätspolitik allerdings führt beispielsweise zum Beispiel über die Kritik an der kulturellen Aneignung. Die war ja im Ursprung erstmal eine antikoloniale Kritik und das war ja auch richtig und vernünftig. Aber darüber wird so ein völkischer Kulturbegriff eingeführt, der natürlich logischerweise auch bei diesen rechten identitären Bewegungen da viel Applaus kriegt. Ne? So wird diese Identität zum spalterischen Element, ne? Anstatt im universalistischen Sinne die Menschheit zu vereinen. Ne? Identitätspolitik, ne, hat natürlich mittlerweile Formen angenommen, die in ihrer Konsequenz wirklich weit ins Reaktionäre abdriften. Tatsächlich hat sich der Kapitalismus und alles, was für ihn lohnend erscheint, in Profit verwandelt. Das gilt natürlich zum einen für Rohstoffe, menschliche Arbeit, aber natürlich auch für menschliche Bedürfnisse und deren kulturelle Errungenschaften. Der Kapitalismus bzw. der Kolonialismus hat sich zu diesem Zweck natürlich oft genug rassistischer Momente schuldig gemacht. Ne? Das kann man auch mit allem Recht kritisieren. Ne? Die Vorstellung aber andersrum, ne, dass gewisse kulturelle Ausdrucksformen einer bestimmten Rasse, einem Volk oder einer Ethnie gehören, ne, die ist natürlich grundfalsch. Ne? Seit der neolithischen Revolution hat die Menschheit vielerlei Fortschritte in der Produktion und in der Kultur gemacht und die Arbeitenden oder die Kulturschaffenden haben sich aus dem Fundus, also der gesamten Menschheit natürlich auch immer bedient, inspirieren lassen und dieses weiterentwickeln. Keine zivilisatorische Eigenschaften oder Errungenschaften ist das Ergebnis nur einer Menschengruppe und gehört denen allein. Wenn die Menschheit sich so verhalten hätten, dann würden wir heute immer noch im Stand der Jungzeit sein, ja, oder wenn überhaupt. Ja. Und deswegen muss man auch nicht alles, was unter dieser kulturellen Identität firmiert, kritiklos akzeptiert werden. Das kann es natürlich auch sehr wohl berechtigte Kritik an religiösen oder kulturellen Gepflogenheiten geben. Und die gibt es natürlich auch. Ja. Auch an dem, was zum Beispiel uns jetzt zurzeit wieder als westliche Wertegemeinschaft da verkauft wird. Religiöse Vorstellungen oder Riten werden nicht dadurch besser, weil sie von irgendwelchen Indigenen praktiziert werden. Ob Katholiken, Evangelikale, Salafisten, Lamaisten, Schamanen, das sind doch alles Relikte des Aberglaubens und der Unwissenheit. Ja? Und die sind natürlich abzulehnen. Verstümmelungspraktiken, seien sie jetzt religiös oder kulturell bedingt, ne? Ebenso. Die verletzen eben auch die allgemeinen Menschenrechte. Und für uns als Kommunisten geht es in dem Zusammenhang darum, ne, eben diese teilweise wirklich nur konstruierten Unterschiede zwischen Volk, Nation und Rasse zu überwinden. Das ist doch eben genau die Negation der Negation. Also sprich die Aufhebung gesellschaftlich bedingter Diskriminierung und nicht das Abfeiern von Unterschiedlichkeiten. Ne? Und das Ähnliche gilt natürlich auch für diese Queer-Ideologie. Kein Mensch, kein Vernünftiger sollte etwas dagegen haben, wenn Menschen sich lieben. Und jeder Mensch hat natürlich auch das Recht, seine Sexualität dass die als solche anerkannt wird, wie er sie für sich bestimmt. Ja? Aber die Queer-Ideologie verknüpft eben diese fortschrittlichen Positionen, teilweise mit extremem Individualismus, Subjektivismus und auch Unwissenschaftlichkeit. Das muss man einfach so sagen. Kannst du das nochmal verdeutlichen, also wie du das konkret meinst in Bezug auf die Queer-Ideologie? Naja, von weg muss man natürlich sagen, es ist sehr schwierig, diese sogenannte Queer-Ideologie, auch wie das ganze Postmoderne, so zu kritisieren, weil sie eben so kein wirklich einheitliches Gedankengebäude ist und die jeweiligen Protagonisten mittlerweile von ihren extremen Positionen schon wieder ganz schön abgerückt sind. Das sieht man zum Beispiel an Judith Butler, wo ich allerdings sage, die kann man natürlich sehr wohl so lesen, dass sie behauptet, dass es kein Geschlecht, also kein männliches und weibliches gibt und diese vielmehr nur, und da zitiert sie eben auch Foucault, als Effekte eines Diskurses existieren, also als performatives Konstrukt. Also es wird behauptet, dass die Idee, und damit stellen diese Leute eben wieder mal die Welt auf den Kopf, ne, um sie im marxistischen Sinne zu sagen, dass die Idee eben das Ausschlaggebende ist. Und dazu ist zu sagen, ne, auch wenn die Natur natürlich extrem vielfältig ist, ne, dass das Prinzip der geschlechtlichen, also der generativen Fortpflanzung, das ist 1 Milliarde alt, noch im Einzellerbereich angeordnet. Und das kennt, muss kennen jeder Bauer oder jeder Gärtner und die meisten Menschen ist das bekannt. Ne? Und dieses Prinzip basiert eben auf der Grundlage, dass eben zwei Wesen derselben Art ihre Gene vereinen, das sogenannte männliche, und es wird halt so genannt, mit seinem Samen eine Eizelle befruchtet und das weibliche, das in der Regel das neue Leben auch austrägt. Und dieses Prinzip der generativen, also der sexuellen Fortpflanzung, das hat ja eben gerade zu dieser Artenvielfalt auf unserer Erde geführt. Und der qualitative Unterschied besteht eben, und bei allen quantitativen Abstufungen und Unterkategorien, die es eben gibt, eben in dieser grundsätzlichen Fähigkeit, die sich eben durch diese körperliche Dipolarität oder diesen Geschlechtsdimorphismus eben ausdrücken. Und nicht mehr und nicht weniger, will ich damit gesagt haben, ja? Also an der Stelle würde ich auch noch ganz gern was anmerken, weil du ja da auch gerade gesagt hast, ne, mit Judith Butler, dass sie da auch wieder auf der einen Seite lässt sich das durchaus so lesen, ne, dass sie in Frage stellt, dass es biologisch eben zwei Geschlechter gibt. Und auf der anderen Seite rückt sie wieder von ab. Aber wenn man sich jetzt so anschaut, wie das in der, ja, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob Bewegung schon zu viel gesagt ist, aber ich sage jetzt mal in so einer, ja, queer, in so einem queerfeministischen Spektrum gehandhabt wird, da fällt ja schon auf, dass da ungern noch von Frauen gesprochen wird. Und das wird auch immer häufiger, dass man dann gern mal das, ja, den Begriff auch einfach weglässt. Da wird gar nicht mehr von Frauen gesprochen. Und da wird eben dann stattdessen zum Beispiel zu einem Aufruf zum 8. März oder zum Internationalen Frauenkampftag statt von Frau oder zusätzlich noch von Flinter gesprochen, also Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen. Und es machen nicht nur gerne so, ja, bürgerliche, queer-ideologische Strukturen, sondern das kommt ja auch durchaus in Strukturen vor, die sich als, ja, kommunistisch begreifen und durchaus im Klassenkampf verorten. Und ich hatte es mal so überlegt, an so einem Beispiel deutlich zu machen. Zum Beispiel, Flinter arbeiten 30 Stunden die Woche unbezahlt. Damit ist vor allem Haus- und Sorgearbeit gemeint, Männer nur 21 Stunden. Und da wird ja deutlich, wie unscharf das ist, wenn man so arbeitet, ne? Also, dass die Frau mehr Haushaltsaufgaben übernimmt, mehr Pflege und Erziehungsarbeit, ne, also sich halt mehr um Angehörige kümmert und da mehr leistet. Das hat nichts mit ihrer Biologie zu tun, sondern das hat ja also ist ja begründet in ihrer Sozialisation. Und da werden ja Frauen, also wir, halt einfach auch darauf vorbereitet für solche Aufgaben. Und wenn man sich das jetzt mal in so einer Vater-Mutter-Kind-Konstellation vorstellt, wo dann überwiegend der Mann der Lohnarbeit nachgeht oder die Mutter eine Teilzeitstelle hat und sich dann auch dafür entschieden wird, hier der Mann arbeitet jetzt weiter, weil dem seine Lohnarbeit, die wirft mehr ab. Und wenn man jetzt sagt, also nicht mehr von Frauen spricht in dem Satz, sondern wenn man jetzt zum Beispiel von einer nicht-binären Person spricht, die biologisch männlich ist oder von einer Transfrau spricht, die vielleicht 20, 30 Jahre männlich sozialisiert wurde, dann scheint es ja alles nicht mehr so durchdacht. Also dann passt es einfach nicht mehr hin, dass man statt Frau da schreibt, Flinter arbeiten im Durchschnitt 30 Stunden die Woche unbezahlt und gehen Haus- und Sorgearbeit nach. Und ja, da wird es halt einfach auch unscharf, ne? Ja, das denke ich auch. Also es ist, wenn man so Positionen, die natürlich auf die Biologie hinweisen, als Biologismus bezeichnen, dann trifft es das nicht. Das materielle Sein muss man natürlich anerkennen. Und ich meine, es mag ja sein, dass bei dieser Einteilung zwischen den männlichen und weiblichen, und das akzeptiert ja auch jeder, dass es da quantitative Abstufungen, Ausnahmen und Unterkategorien und was ich was alles gibt, ne? Aber es gibt grundsätzlich zu dieser Einteilung männlich-weiblich, so wie ich sie gerade beschrieben habe, eben natürlich keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie das irgendwie angeführt wird. Und selbst wenn es Bücher gibt, wo darauf hingewiesen wird, dass eine bestimmte Art von Zackenbarsch mehrmals am Tag sein Geschlecht ändern kann oder Schnecken zwittrig sind, das sagt ja nichts über die Menschen aus. Ja? Also die materielle Welt, die verändert sich auch nicht allein durch Wille oder Vorstellung. Ja, das ist eben idealistische Randin. Wenn ich mir jetzt halt einbilde, ich wäre gerne ein Vogel oder fühle mich vielleicht sogar, deswegen kann ich ja das nur lang noch nicht fliegen. Ne? Das ist einfach eine idealistische Vorstellung, ne? Dass das Denken, das Sein bestimmt. Und es ist natürlich auch ein Anzeichen typisch menschlicher Hybris, zu glauben, man könnte sich mit der Kraft seines Willens über die Natur stellen. Ne? So unangenehm die Vorstellung für manche ist, wir Menschen sind einfach nur nackte Affen. Und dieses materielle Sein anzuerkennen, das hat nichts mit Biologismus zu tun. Ne? Und wie du schon sagst, die einfache Tatsachenstellung, ne? Dabei stehen zu bleiben, ne? Das wäre natürlich falsch, denn die menschliche Verhaltensweise ist tatsächlich nicht allein über sein materielles Sein hinaus zwangsläufig komplett determiniert. Ne? Nur, wie die Gesellschaft mit diesen materiellen Ursachen umgeht, und das betrifft die Kritik, die du gerade angeführt hast, ne? Das, ne, ist natürlich kulturell bedingt und das kann man natürlich auch verändern. Ne? Und was man auch verändern kann, und deswegen gibt es ja eben im Englisch auch die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, ne? Das sind diese ideologischen angenommene Eigenschaften, die wir diesen Geschlechtern zuweisen. Ne? Und die sind natürlich sehr wohl vom menschlichen Denken bestimmt und haben ganz im Sinne des dialektischen Materialismus natürlich wieder eine Rückwirkung auf das Sein. Ne? Und dieses dialektische Verhältnis von Sein und Bewusstsein, das ist eben das Grundprinzip, das Marx entwickelt hat, das ist eben der dialektische Materialismus. Ja. Und da kann ich eben so Phänomene natürlich sehr wohl untersuchen, aber ich muss sie auch untersuchen. Und wenn ich das als Frau nicht mehr, den Begriff Frau nicht mehr verwenden kann, dann war das ja früher genau die Kritik, dass sie sagen, Frauen verschwinden, Frauenarbeit verschwindet, ja, und wir wollen sie wieder sichtbar machen. Und jetzt wird über dieses Konstrukt die Frauenarbeit wieder unsichtbar gemacht, ja, weil sie eben nicht mehr auf den Begriff Frau festgelegt werden kann, wenn ich den selbst aufgebe. Ja, ja. Und das dann auch noch zum Internationalen Frauenkampftag, aber das darf man ja auch nicht mehr so benennen. Ja. Also aus der Ecke wird ja gern feministischer Kampftag gesagt, weil die Kategorie Frau oder weil es nicht mehr als Kampfbegriff für manche zu taugen scheint. Und das ist natürlich echt eine Schwierigkeit, wenn materiellen Ausbeutung noch eine patriarchale Unterdrückung thematisieren willst von Frauen, wenn du Frauen, ja, wenn du nicht mehr von Frauen sprechen kannst. Aber euch wird ja auch, also nicht nur Biologismus, denke ich mal, vorgeworfen, auch wenn wir uns so drüber unterhalten, könnte es ja durchaus kommen, sondern es gibt ja auch häufig Vorwürfe der Transphobie, wenn man mal so eine Debatte führen will, wie wir es jetzt gerade machen. Genau, und ich gehe davon aus, ihr kriegt auch solche Vorwürfe. Ja, aber das entbehrt wirklich jegliche Grundlage, weil wir als Menschen, die sich natürlich in der universalistischen Tradition verstehen, schlicht und ergreifend nicht transphob sind. Also diese Vorwürfe, die sind insofern infam, dass sie nicht als konstruktive Kritik gedacht werden. Da haben wir eigentlich gar nichts dazu gekriegt. Es geht eigentlich nur um Beschimpfungen. Und es geht einfach darum, mit relativ perfiden Mitteln bestimmte Positionen mittlerweile durchzudrücken, egal wie hirnrissig die sind. Das zeigt sich ja bei vielen Themen. Ja. Und wer sich widersetzt, der wird natürlich sofort mit bekannten Pauschalvorwürfen wie Mackerschwein, antisemitisch, transfeindlich überzogen, ohne dass da inhaltlich was dahinter steht und eine analytische Herangehensweise an eben komplizierte Sachverhalte, die man ja auch mal diskutieren muss, die wird echt verunmöglicht. Und da gibt es schon so einige Beispiele und zum Beispiel dieses Konstrukt der Definitionsmacht, da wird ja im Prinzip nackter Subjektivismus gepredigt, ne? Also da zählen nicht mehr die Fakten, sondern das subjektive Empfinden von einzelnen Menschen wird zum Gradmesser für wahr oder unwahr gemacht. Und da wird ja sogar das Hinterfragen zur Untat. Also das Rechtsverständnis fällt ja noch hinter die Aufklärung zurück. Ne? Und aktuell ist das mit diesem Existenzrecht Israel, das wird da als Staatsräson festgelegt. Ja, von wem eigentlich und mit welchem Recht? Ne? Und alles andere, jede Kritik am Staat Israel und seiner wirklich rechts- bis offen faschistischen Regierung wird als Antisemitismus bezeichnet. Und jede Unterstützung Israels als Antifaschismus, das ist ein Witz. Also da werden die Tatsachen komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist nicht die Arbeitsweise des dialektischen Materialismus, sondern das entspringt eigentlich tiefsten Idealismus. Da steckt nämlich der dahinter. Und dieser kleinbürgerliche Subjektivismus, der das Individuum zum Gradmesser von allen messen, von allen macht. Und natürlich können auch hinter solchen Vorstellungen materielle Interessen stehen, das widerspricht sich nicht, ne? Aber das ist einfach ein Denkmuster, das die herrschende Klasse total gut für sich nutzen kann. Und da fällt auch große Teile der Linken drauf rein, muss man sagen. Kommen wir mal nochmal zur Funktion dieser neoliberalen Ideologien. Du hast ja jetzt ein Beispiel oder mehrere gebracht. Also was ist denn an ihnen so gefährlich für die Linke? Naja, wie schon gesagt, also bezeichnend ist natürlich schon allein der Ursprung von diesen Theorien. Ne? Obwohl diese Leute ja oft als Philosophinnen bezeichnet werden, dann ist doch die Heimat von den meisten dieser moderne Kritikern, sage ich mal, also diese Postmodernen, ja eher so die soziologischen Fakultäten des Mainstream-Wissenschaftsbetriebs der herrschenden Klasse und ihre angeschlossenen vorgelagerten Thinktanks. Ne? Dass die herrschende Klasse sich nicht ihre eigenen Totengräber ranzieht und großzügig finanziert, das müsste eigentlich jedem einleuchten. Ne? Dass sie sich natürlich dennoch einige super kritische Geister leistet, das ist teilweise natürlich Kalkül oder natürlich auch dem geschuldet, dass die herrschende Klasse selber natürlich auch in sich eine gewisse Homogenität aufweist. Die meisten dieser Mahnerinnen, die bleiben auch einflusslos und ungefährlich und die erfüllen ihre Alibi-Aktion auch anstandslos. Ne? Prinzipiell muss eben einfach klar sein, dass von den Mainstream-Universitäten des Systems keine Ideologien gefördert werden, die dem System selber ernsthaft gefährlich werden können. Ne? Und das ist natürlich eine bestehende Tatsache, dass leider auch große Teile der Linken mittlerweile stark studentisch geprägt sind und davon der übergroße Teil in den soziologischen Fachbereichen tätig ist. Der geringe Anteil von Arbeiterinnen, also Proletarierinnen, mittlerweile wirkt sich dahingehend aus, dass halt einfach immer weniger der Themen der politischen Ökonomie, des realen Lebens thematisiert werden, als vielmehr Themen aus den Bereichen der Soziologie. Ne? Und da gehen halt viele heute, zudem gehen viele, die sich heute als kritisch oder revolutionär wähnen, leider sehr unkritisch mit dieser Tatsache um und vor allem mit dem, was ihnen an den Unis da serviert wird. Ne? Also würdet ihr auch sagen, dass jetzt zum Beispiel Soziologie und Sozialpädagogik ideologische Einfallstore in die Linke sind? Ja, also wie schon gesagt, ich meine, es ist natürlich schon erkennbar, dass sehr viele, die sich in der linken Szene so weitgehend, wie man es ja auch definieren mag, tummeln, eben soziologische oder sozialpädagogische Berufe oder Universitäten besuchen. Und das ist einfach eine Tatsache, dass die Soziologie vor allem heute weitgehend beherrscht wird von den Theorien der sogenannten Postmodernen. Und das ist natürlich auch die Antwort der herrschenden Klasse auf den Einfluss der marxistischen Ideen eben auch auf weite Teile der Intellektuellen. Und das war natürlich nicht so leicht den Kapitalismus direkt zu verteidigen. Dazu waren die Widersprüche natürlich, die die Marxisten aufgedeckt haben, a, zu offensichtlich. Nee, da musste man schon zu subtileren Mitteln greifen, um das System, die Kritik an dem System an die Spitze zu brechen. Und die scheinbar kritische Theorie der Postmoderne, die eignen sich da ja optimal für die Strategie des Kapitals. Denn für das System ungefährliche Kritik zuzulassen und Verwirrung in die Massen zu säen, das ist ja spitze. Ziel war es da eben, den Systemantagonismus, also diesen unversöhnlichen Widerspruch zum System, den Klassenkampf zu verhindern und Widerstand in Reformismus und Sozialdemokratisierung zu kanalisieren. Und deswegen entlassen die FHs der Soziologie Armeen von staatlich bezahlten Sozialarbeitern, die zur Disziplinierung der Massen abgestellt werden. Mit diesem universitären Wissen und diesem naiven Sendungsbewusstsein ausgestatteten, die machen sich dann dran, das Gute zu tun. Viele tun das auch, will ich gar nicht abstreiten, mit ehrlichem Antrieb. Die bewirken ja auch tatsächlich einiges, um das Los viele zu verbessern. Allein das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Das ist nur ein Teil des Spiels Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Tatsächlich ist die Sozialarbeiter ein wichtiger Baustein in diesem System zur Disziplinierung der Massen und den Bullen nur vorgelagert. Letztlich ist es ja nichts anderes, auch wenn die Sozialarbeiter viele das gar nicht erkennen, als das gute alte guter Bulle, böser Bulle-Spiel. Vielen ist das nicht bewusst. Die versuchen sich für die Leute natürlich trotzdem das Beste rausholen. Aber am schlimmsten sind wirklich die, die ernsthaft glauben, dass sie dem derzeitigen System ein Schnittchen schlagen können. Ne? Also Jugendliche, die Scheiße bauen, mal was klauen oder sich am Schulhof prügeln oder Schwatz fahren, denen wird natürlich erstmal der Jugendsozialarbeiter oder die Jugendhilfe auf dem Hals gehetzt. Ne? Die quatschen dann so lange tot, bis sie freiwillig aufgeben. Andernfalls kommt der Gummiknüppel um die Ecke. Auch im Bereich von Geflüchteten oder Migration, das sind unsere professionellen, vom Staat bezahlten Sozialarbeiter Teil des Spiels. Die suggerieren so eine Rechtsstaatlichkeit in einem System, in dem der größte Teil der Flüchtlinge sowieso immer Verlierer sein wird. Die, denen sie überhaupt nur helfen, ja, das ist doch nur der Teil von denen, die das System selber als festgelegtes Kontingent zugesteht. Und der größte Erfolg ist es dann, diese Verbliebenen erfolgreich ins bestehende kapitalistische System zu integrieren, also Wohnung, Ausbildung, Job. Ja. Auch die wichtige Arbeit, die manche Feministinnen in den Frauenhäusern leisten, ja, die ist natürlich in gewisser Weise auch Teil des kapitalistischen Reparaturbetriebs. Entgegen den Vorstellungen von einigen ist es nämlich überhaupt nicht opportun, wenn Männer ihre Frauen oder Kinder Gewalt antun. Das System braucht, um die arbeitende Klasse zu reproduzieren, funktionierende Familien. Letztlich hat sich in den demokratisch-kapitalistischen Ländern unabhängig, wie viele frauenverachtende Chauvinisten es auch wirklich noch gibt, ja, die Position durchgesetzt, dass eine Beziehung auf Dauer nicht auf Prügel und Vergewaltigung aufgebaut werden soll. Deshalb Sozialarbeiter, die die Opfer unterstützt und die Täter diszipliniert. Die meisten Frauen, und das sind jetzt mal in der überwiegenden Mehrheit Frauen, gehen natürlich folgerichtig auch zu ihren Peinigern, eben ihren Männern, zurück oder landen eben als alleinerziehende Sozialhilfeempfänger wieder in Abhängigkeit von Vaterstaat. Die ökonomische Grundlage der Frauenunterdrückung wird auch dadurch nicht beseitigt, sondern nur kaschiert, um den Laden am Laufen zu halten. Nicht selten kann man von Sozialarbeitern die Meinung hören, die Bullen wären in dem Fall die Guten. So jedenfalls wird es in dem Zusammenhang oft die Zusammenarbeit mit der Polizei gerechtfertigt. Tatsächlich kann es unter den derzeitigen Verhältnissen, unter gewissen Fällen notwendig sein, auf die Polizei zurückgreifen. Aber dadurch werden die Bullen doch noch lange nicht zu den Guten. Die erfüllen nach wie vor ihre systemkonforme Aufgabe. Und die manchmal mit den eigenen Interessen korreliert, ja, aber Menschen, die sich revolutionär nennen, das ist die Voraussetzung, denen muss das natürlich bewusst sein oder die haben das System nicht kapiert. Ähnliches gilt in Bezug auf die Drogenproblematik. Da gilt es ja schon als fortschrittlich, Drogenabhängigkeit als Krankheit zu akzeptieren und nicht ausschließlich repressiv zu agieren. Letztlich, endes geht es aber allen Akteuren, also Sozialarbeitern, Bullen, Politiker, Juristen, wie unterschiedliche ihre Ansätze auch scheinen mögen, ne, um Integration ins bestehende Ausbeutungsverhältnis. Also es geht doch immer darum, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Ja? Sozialarbeiter unter den derzeitigen Bedingungen fungieren natürlich objektiv als präventive Aufstandsbekämpfung, egal wie engagiert das einzelne Subjekt innerhalb von dem System auch immer agiert. Das klingt jetzt alles sehr zynisch und lässt jetzt Reformen oder partiellen Verbesserungen scheinbar keinen Raum. Ne? Tatsächlich ist der Kampf um Reformen und Verbesserungen natürlich dringend notwendig, um unser alltägliches Leben ja irgendwie ein bisschen erträglicher zu machen. Aber wir müssen uns natürlich auch klar und bewusst sein, dass diese Maßnahme des Systems keinen Schaden zuführen, sondern natürlich Teil seines Überlebensstrategie sind. Eins steht fest, vom Staat bezahlte Sozialarbeiter im kapitalistischen System, das ist nie eine Strategie im revolutionären Kampf, eher das Gegenteil. Tatsächlich darf es nicht um den Erhalt des Sozialstaats unter kapitalistischen Bedingungen gehen, sondern um das Erkämpfen der sozialen Revolution. Innerhalb der Linken, wir nennen sie die Pseudolinke, kommen die Hauptprotagonisten der postmodernen Strömungen meist aus den Hochschulen und Universitäten, nennen sich Postmarxiste oder Postautonome. Die sind mitnichten Revolutionäre, sondern gehören schon oder sind schon auf dem Weg zum Mainstream und stehen oft genug bei denen in Lohn und Brot. Es geht denen auch überhaupt nicht um irgendeine konstruktive Kritik, die wir immer willkommen heißen, sondern einzig und allein um Destruktion, Wichtigtuerei, Verwirrung bis hin zur nackten Konterrevolution. Nachdem das Fußvolk diese Gruppierungen dann einige Jahre rumgenervt hat und jede ernsthafte politische Arbeit blockiert hat, verziehen sich ihre Angehörigen zurück in die Klasse, die sie ausgespuckt hat, ins Klein- oder Großbürgertum und treiben auch dort teilweise ihr Unwesen weiter, siehe zum Beispiel Journalismus. Ja, da richten sie mit ihrer Art von Kritik noch größeren Schaden an. Wenn es es nicht gäbe, von alleine, die Bullen hätten sie erfunden. Also was mir da so in den Kopf kommt, wenn ich über die Sozialarbeit nachdenke, dann ist es ja, dass es durchaus auch Ansätze gibt, auch von revolutionären Projekten zu sagen, ey, wir machen Stadtteilläden, wir haben da eine Sozialberatung. Und da frage ich mich aber schon auch, also auf der einen Seite habe ich da schon auch Respekt, finde es schon eine solide Arbeit, ist ja schon nochmal was anderes vielleicht, wenn die Leute wissen, okay, die mir jetzt da geholfen haben, das waren die aus dem kommunistischen Laden, und gleichzeitig könnte man jetzt ja meinen, die Funktion ist die gleiche. Also man unterstützt zum Beispiel beim Antrag auf Bürgergeld oder so, ne? Also eine Integration ins System. Ja, das ist natürlich immer diese Gratwanderung. Völlig richtig ist, wenn man mit der Bevölkerung in Kontakt kommen will, dann muss man natürlich unter Umständen nachher erstmal solche Sozialarbeit teilweise mit ableisten. Ja? Viele glauben, ja, okay, darüber können wir die Leute organisieren. In der Praxis, muss man ganz ehrlich sagen, sind die Erfolge, wir haben das auch jahrelang gemacht, nicht so berauschend, dass man wirklich Leute dann für uns organisieren können. Die nehmen diese Hilfe ganz gern an und so weiter, das geht aber dann nicht weiter. Zusätzlich muss man sagen, und das muss man einfach auch pragmatisch sehen, haben wir einfach nicht die Power, das zu machen. Ne? Also wir kommen nicht gegen die organisierte Sozialarbeit an, die der Staat macht. Ne? Wir geben einmal eine Nachhilfe, ja, wir füllen einmal einen Kleidergeldantrag mit aus und so weiter. Aber wir haben da kein Alleinstellungsmerkmal, weil das alles bieten ja staatliche Stellen auch an, allerdings mit Leuten, die 8 Stunden dafür bezahlt werden. Also gegen das können wir nicht anstinken. Und wenn man die Logik hätte, ne, dass man sagt, wir als Kommunisten helfen denen, ne, dadurch sagen die, ah, schau, die Kommunisten, ne, sind coole Leute, ja, und würden sie da für uns einnehmen, ja, dann gilt es ja aber auch umgekehrt für einen Staat, der ja genau diese Hilfen auch leistet, ne, von der Schuldnerberatung über die Drogenberatung, über Frauenhäuser und so weiter und so fort, ja, also, aber, oder auch die Kirchen, ja, die ja nochmal ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, ja, also, dagegen können wir nie anstinken. Ja, das glaube ich leider wirklich. Ja. Ja. Ja, und so insgesamt bei dem ganzen Thema, ne, da könnte man euch ja jetzt auch vorwerfen, ihr wollt mit dem Kampf von Unterdrückung Betroffener, da wollt ihr gar nichts mit zu tun haben. Nee, das ist natürlich auf gar keinen Fall so. Die Selbstorganisation von Betroffenen ist natürlich nach wie vor notwendig. Das vertreten wir auf alle Fälle. Und es gibt ja jetzt Leute, die zum Beispiel rufen, ja, die Identitätsbewegung, ne, die provoziert nur eine Gestaltung in der Gesellschaft. Ne. Die sind natürlich ebenfalls auf dem Holzweg, unserer Meinung nach. Denn die Identitätspolitik, die ist jetzt sicherlich meiner Meinung nach keine Möglichkeit, diese Trennungslinien wirklich zu überwinden. Aber Schuld an der Spaltung der Gesellschaft sind die nicht. Schuld an der Spaltung der Gesellschaft ist natürlich allein die herrschende Klasse, die Verhältnisse geschaffen hat, die Menschen überhaupt erst dazu bringt, dass sie sich in ihre Community zurückziehen und von dort aus ihre Kämpfe gestalten. Das wird auch noch eine gute Zeit lang so nötig sein, denn die sogenannte Mehrheit, ja, wobei wird die sogenannte Minderheit, wobei Frauen, Entschuldigung, keine Minderheit sind, ja, das ist ja die Hälfte der Menschheit, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die brauchen sich natürlich keine Hoffnung machen, ne, dass die herrschende Klasse von der Diskriminierung ablässt. Ja. Und auch wenn das Wort Identitätspolitik aus den oben genannten Gründen natürlich schon echt schlecht gewählt ist, ne, die Notwendigkeit zur Selbstorganisation Betroffener wird damit nicht in Frage gestellt. Ne. Insgesamt ist es also leider nach wie vor wichtig, dass die unterdrückten Teile einer Gesellschaft sich organisieren und den Kampf gegen die Unterdrückung und Ausbeutung auch aufnehmen. Das war und ist natürlich immer zentraler Standpunkt aller wirklich linken und fortschrittlichen Menschen gewesen. Und deswegen muss die Linke natürlich nach wie vor Kämpfe um Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung mit aller Kraft unterstützen. Aber das ist nicht egal, auf welcher ideologischen Basis sich das vollzieht, denn wie so oft gibt es halt einfach eine linke und eine rechte Lösung. Und das zu unterscheiden, ist halt einfach das ausschlaggebende Moment in der politischen Arbeit. Also ihr seht euch schon als Teil der antipatriarchalen und antiimperialistischen Kämpfe? Natürlich, um falsches Bewusstsein und nicht zuletzt in Bezug auch auf die Geschlechtlichkeit zu verändern. Da standen Kommunisten und Kommunistinnen immer von Anfang an in der ersten Reihe. Und das allerdings im Kampf und nicht im Safe Space, wie es heute so schön heißt. Für eine emanzipatorische Politik, die allen Menschen gerecht wird, dafür stehen wir sowieso. Um eine emanzipatorische Politik natürlich zu entwickeln, da braucht man aber auch das richtige Werkzeug dazu, das einem hilft, die Welt richtig zu erkennen. Und das Werkzeug ist eben, was die Philosophie angeht, der dialektische Materialismus, eine Philosophie des wissenschaftlichen Sozialismus. Und da sind aber leider Gottes heute große Teile der Linken überhaupt nicht mehr geschult in solchen philosophischen Fragen. Und deswegen verfangen sie sich ja auch in den Fallstricken von kleinbürgerlichen Ideologien und gehen denner auf den Leim. Ihre Ausbildung in den Ideologie-Produktionsstätten der herrschenden Klasse, haben wir ja schon erwähnt, die tut natürlich ihr Übriges. Ne? Und das sind einfach zu viele, die zu wenig hinterfragen. Die Vertreter der bürgerlichen Ideologien treten natürlich teilweise auch zunehmend so aggressiv auf, dass viele andere sich jetzt da aus Opportunismus wegducken, kritische Fragen unterlassen und bestimmte Themen auch gar nicht mehr ansprechen wollen. Und dieser Opportunismus, der ist natürlich der schlimmste Feind einer jeglichen wirklich revolutionären Politik, weil wir müssen kämpferisch sein. Das gehört einfach zur DNA einer revolutionären Bewegung dazu. Und trotz aller inhaltlicher Kritik darf natürlich nicht übersehen werden, dass viele Aktivistinnen, die da im antipatriarchalen, antirassistischen, antifaschistischen oder sonstigen emanzipatorischen Kämpfen stehen, in der Praxis eine gute Arbeit leisten. Und auch wenn sie teilweise irgendeinen Theorien aufgesessen sind. Und das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, so verstehen wir das, diesen ideologischen Kampf um die Köpfe und um die richtigen Ideen auch zu führen. Denn eine revolutionäre Praxis braucht einfach eine revolutionäre Ideologie. Deshalb müssen sich alle Revolutionäre zusammenschließen und konsequent gegen kleinbürgerliche Versatzstücke auch in der Linken auftreten und die daraus resultierenden Fehler auch aufdecken, die Genossen und Genossinnen überzeugen und auch weiter die Ideologien der herrschenden Klasse als das entlarven, was sie letztendlich sind. Das sind einfach konterrevolutionäre Elemente und die haben in der Linken nichts verloren. Und der Kampf um Befreiung, der kann einfach nur erfolgreich geführt werden von einer Weltanschauung aus, die einfach alle Nebelkerzen der Religion, der Esoterik, diesen kleinbürgerlichen Liberalismus und den Idealismus verwirft und die Menschen in die Lage versetzt, die Welt zu erkennen, wie sie ist. Und deswegen wenden wir uns gegen diese kleinbürgerlichen Anschauungen des Subjektivismus, der Postmoderne und sonstiger idealistischer Ideologien, die Spaltung und Defätismus produzieren, und stehen für einen Kampf für die Freiheit aller Menschen, die Überwindung der Trennung der Menschen nach Rassen, Ethnie, geschlechtlicher Ausrichtung oder dergleichen Spaltungselemente der herrschenden Klasse. Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen kann es aber im Kapitalismus unserer Meinung nach nie geben. Und deswegen ist natürlich die vordringlichste Aufgabe, den Kampf gegen Imperialismus und Patriarchat zu führen. Das ist ja mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dafür versuchen wir, Prolos zu stehen. Sehr schön. Vielen Dank. Und genau, auch vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.